Das südkoreanische Regime beschloss, die Beratung über den Abschluss eines Abkommens für den Austausch der militärischen Informationen mit Japan wieder aufzunehmen. Am 27. Oktober redete ein Beamter der südkoreanischen Regierung von der aktuellen Bedrohung durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen und sprach, es mache den Informationsaustausch mit den USA und Japan zu einer dringenden Sache. In absehbarer Zeit wolle man eine Expertenberatung führen und dabei diskutieren, auf welche Weise man mit der japanischen Seite verhandeln werde. Zuvor am 26. Oktober erklärte das südkoreanische Verteidigungsministerium einigen Abgeordneten der Verteidigungskommission des Parlaments den Plan für die Beratung für den Abschluss des Abkommens.